seines Zorns gemacht. Dir Vorrat auszuhalten ist ziemlich klein. Man schenkt mir für den Wein der Freuden den bitteren Kelch der Tränen ein. Wie kann ich nun mein Amt mit Ruf verwalten, wenn Seufzer meine Speise und Tränen das Getränke sind?